nach Mykonos hielt ich in Athen. Beim Planieren durch die Straßen blieb ich dann ganz plötzlich stehen. Da waren zwei bunte Demonstranten, verhüllt in schickem Schwarz. Fäuste fliegen, Steine auf und dann der ganze Raum. Griechischer Wein und diese Cocktails, benannt nach Molotow, haben es in sich, die kleinen Tiere schreien. In meinen Schädel und in Wanken und Pullen ab und zu, da schenkt mich doch auch gerne nochmal ein. Stadt Mykonos und Straßenschlacht, die Leute haben ihr Recht. Wo Korruption dein Brot verschenkt, schickt menschlich ins Gefecht. Im Land der brennenden Banken ist das schon Tradition. Alle oder keine verdient sich ihren Lohn. Griechischer Wein und diese Cocktails, in Antrag Molotow, haben es in sich, die kleinen Tiere schreien. In meinen Schädel und in Banken und Pullen ab und zu, das schreckt mich da auch gerne nochmal ein. Und beim Wein als mit Genosse Molotow. Doch wenn die Scheiße schon am Kochen und langsam explodiert, soll es das Arschloch pressen, welches sie produziert. Griechischer Wein und diese Cocktails, benannt nach Molotow, haben es in sich, die kleinen Tiere schreien. In meinen Schädel und in Wanken und Brüllen ab und zu, da schenkt mich da auch gerne noch allein. Im Hafen von Piräus und langsam wird es Zeit für mich zu gehen. Auf ich Kirche singt mich nieder. Es war ein langer Tag. Bis zum nächsten Mal, ein Kropf und ein Tag, yeah.